Lektion 2. Grundtext. Herrn Riedlers neue Wohnung. Hallo, das bin ich, Herr Jemand. Ich bin wieder da. Nun, jetzt sind Sie alle miteinander bekannt. Das freut mich sehr. Sie brauchen also nicht mehr meine Hilfe. Heute findet unser zweites Treffen statt. Dann verlasse ich Ihre Gesellschaft auf kurze Zeit. Wir kommen aber sehr bald wieder zusammen. Und jetzt... Schauen Sie mal, alle sind bereits hier. Guten Tag, liebe Freunde. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht uns gut. Wie geht es Ihnen, Frau Huber? Dankeschön, es geht. Und wie geht es Herrn Stock? Danke, alles ist in Ordnung. Und Ihnen, Herr Sidorow? Offen gestanden, nicht besonders. Und Sie, Herr Altmann, wie steht es mit Ihrem Studium? Prima. Ich sehe aber nicht Herrn Müller und Herrn Riedle. Wo sind Sie denn? Guten Tag. Ich bitte um Verzeihung für mein Zu-spät-Kommen. Etwas mit dem Dienst? Was macht Ihre Arbeit, Herr Müller? Danke, ganz in Ordnung. Guten Tag, Kollegen. Verzeihen Sie mir bitte meine Verspätung. Macht nichts. Sie sind nicht allein. Ich bitte um Verzeihung nochmals. Ich weiß, ich bin zu spät gekommen. Ich habe aber eine Entschuldigung. Ich komme sehr selten zu spät. Und ich sehr oft. Ich bin leider nicht pünktlich. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Genau. Und jetzt bitte ich Sie um eine Minute Aufmerksamkeit. Eine wichtige Nachricht. Was ist los? Was ist geschehen? Was ist Ihnen passiert? Eine Nachricht? Per Post? Ein Brief? Ein Telefonat? Nichts ist passiert. Bloß lade ich Sie alle zu mir zu Besuch ein. Laden Sie uns zu Besuch ein? Ja. Warum? Das ist aber fein. Toll. Ausgezeichnet. Aber wie groß ist Ihre Wohnung? Wir sind doch so viele. Ja. Beschreiben Sie sie bitte. Wie sieht sie aus? Sie besteht aus 3 Zimmern. Ich habe eine neue 3-Zimmer-Wohnung. Sind die Zimmer klein oder groß? Ein Zimmer ist wirklich groß. 2 weitere Zimmer sind nicht besonders groß. Sie sind aber hell tapeziert und deswegen sehen sie geräumig aus. Was gibt es in Ihrer Wohnung? In der Wohnung gibt es 3 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer und ein Schlafzimmer. Haben Sie ein Badezimmer? Natürlich. Ich habe ein Bad, eine Toilette, eine Küche, eine große Diele. Im Flur gibt es ein Baumöbel. Und was für Möbel haben Sie im Wohnzimmer? Dort stehen neue Polstermöbel und ein großer Tisch. Der Tisch steht in der Mitte des Zimmers. Um den Tisch stehen 4 Stühle. Der Divan ist in der Ecke. An der rechten Wand stehen 2 Sessel. An der linken Wand steht ein Fernseher. Sehen Sie gerne fern? Nicht besonders, nur manchmal. Und Ihr Arbeitszimmer? Vorn sind ein großes Fenster und die Tür zum Balkon. Rechts steht ein Sofa. Haben Sie einen Bücherschrank? Aber natürlich, er steht links. Das reicht aber nicht. Ich brauche noch einige Regale. Ich habe viele Bücher. Ebenso links steht mein Schreibtisch. Der gefällt mir besser als ein Schreibschrank. Oben ist die Decke. An der Decke hängt ein Lüster. Unten ist der Fußboden. Auf dem Boden liegt ein bunter Teppich. Hinten ist die Tür. An fast allen Wänden hängen Bilder. Welche Farbe haben die Möbel? Der Schreibtisch und der Bücherschrank sind braun. Die Vorhänge und Tapeten sind grün. Die Tüllgardinen sind weiß. Haben Sie in der Küche einen elektrischen Herd? Nein, ich habe einen Gasherd. Einen 4-flammigen. Haben Sie zwei Kühlschränke? Das ist jetzt modern. Nein, ich habe einen Kühlschrank und einen Esstisch. Die Wohnung ist gut eingerichtet. Ich habe alles. Zentralheizung, heißes und kaltes Wasser, Elektrizität. Es wird gut geheizt. Im Winter sind die Heizkörper immer heiß. Der Strom und das Wasser fallen nur selten aus. Haben Sie hoffentlich keine Scherben? Doch, die haben wir in der Küche und in der Abstellkammer. Und trotz alledem bin ich mit meiner Wohnung zufrieden. Haben Sie viele elektrische Geräte? Selbstverständlich. Ich habe einen Computer, eine moderne Waschmaschine, einen Staubsauger. Und was haben Sie im Bad? Im Bad habe ich eine Wanne, eine Dusche und ein Waschbecken mit Hahn. Und überhaupt, ist die Wohnung gemütlich? Ja, sehr gemütlich. Sie ist sonnig und warm. Und mein Zimmer in dem Studentenheim ist dunkel und kalt. Na also, warum sehen wir das alles nicht in Wirklichkeit? Wirklich, warum? Wie steht es mit meiner Einladung? Wie? Wir kommen zu Besuch.